Das Krähennest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wie geht's dir bis jetzt mit dem neuen Bundesvorstand? Bis jetzt geht's mir ganz gut. Die werden natürlich noch nachlegen müssen und zeigen müssen, man soll Leuten eine Chance geben, auch zu wachsen. Ich habe sowohl dem Paul GF als auch dem Vorsitzenden Thorsten Wirth auch ganz persönlich Hilfe angeboten. Wir sind ja viel näher dran am politischen Raum und an der praktischen Politik als jetzt der Parteivorstand. Und da ist jede Menge Unterstützung von unserer Seite aus angesagt, keine Frage. Auf der anderen Seite finde ich, dass gerade Thorsten Wirth ein gutes Beispiel dafür ist, dass man auch wiederkommen kann. Er war ja schon mal im Vorstand und hat sich jetzt nochmal entschlossen. Und das würde ich mal vorsichtig als Aufbruchssignal für die Partei werten. Ich glaube, man hat das jetzt auch öfters gehört, man könnte sich vorstellen, dass ein komplett neuer Bundesvorstand durchaus auch was Positives hat. Es gibt ja, wie du gerade sagst, der Thorsten Wirth war ja schon mal. Dann haben wir ja unseren neuen Bundesschatzmeister, der ja durchaus schon im Schatzmeisterteam mitgearbeitet hat. Wie siehst du das denn, ein ganz neues Team? Kann das auch ein gutes Zeichen sein? Ja, auch der politische Geschäftsführer Björn-Niklas Semrau ist eigentlich ein erfahrener Parteihase. Ist ja Gründungsmitglied, wenn ich das richtig verstanden habe. Also auch wenn es jetzt andere Personen sind als der letzte Vorstand, kann man ein bisschen Erfahrung in der Parteiarbeit voraussetzen. Und zwar bei allen. Und das ist gut so. Das denke ich auch. Ihr als Fraktion habt natürlich wahrscheinlich auch mit einem Auge in Richtung Berlin geschaut. Was passiert da mit dem neuen Bundesvorstand? Die Zusammenarbeit was habt ihr euch vorgestellt? Gerade in Bezug auf Kommunalwahlen im nächsten Jahr. Anders gefragt, wie war das bisher? Und glaubt ihr, dass es jetzt besser wird? Ja, wir haben Reibungsverluste gehabt im Bundestagswahlkampf, gar keine Frage. Da haben die Landesverbände eigentlich quasi allein Wahlkampf gemacht und der Bundesvorstand und die Bundespartei, allen voran Katharina, haben medial sehr gute, hervorragende Arbeit geleistet. Das kann man aber noch besser koordinieren. Es war allen schon klar, wir sind eine Partei, aber in vielen Fällen, wie das bei Piraten so üblich ist, baut eben vieles auf verschiedenen einzelnen Initiativen und Grüppchen auf. Und das gilt es, denke ich, für den neuen Bundesvorstand, besser zu koordinieren, nicht zu regieren, sondern zu koordinieren. Wir wollen eine breit und kompetent aufgestellte Basis und es ist auch die Aufgabe der Fraktionen, aus der Fraktionsarbeit heraus dafür zu sorgen, dass die Basis davon was hat und von unserer Erfahrung auch so ein bisschen profitiert, sofern man das vermitteln kann. Wir machen ja regelmäßig Fraktionentreffen, also die vier existierenden Landtagsfraktionen treffen sich. Das nächste Treffen ist Anfang Februar und auch dort werden wir uns Gedanken darüber machen, wie es mit der Partei weitergeht. Also auch von da kommen Impulse. Super, alles klar, Joachim. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Parteitag. Danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.